Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von tuxgas.de News. Heute ist der 3. August 2014. Ihr könnt mit uns in Kontakt treten während des Livestreams auf Freenode unter dem Channel tuxgas.de oder nach der Show per E-Mail oder schreibt uns nach der Show auf uns, zu unserem, in die Kommentare hinzu. Und bevor wir wieder anfangen wollen, möchten wir natürlich wieder unsere weltbekannten internen News vortragen. Und dazu will Tore was sagen. Wir haben es letzte Mal schon weltbekannt. Weltbekannt natürlich. Wir haben es letztes Mal schon angeschnitten, das Thema, dass wir, also es wurde ja kritisiert, kann man es kritisiert nennen, aber es wurde halt angemerkt. Ja, es war der nette Hinweis darauf. Genau, kritisiert ist ein bisschen zu heftig. Also wir wurden darauf hingewiesen, dass wir eben eigentlich die Artikel nicht zeigen dürfen, oder es ist eine Grauzone. Es ist eine Grauzone, ja. Und weil wir natürlich ordentliche Menschen sind und wir das natürlich ordentlich haben wollen und auch einfach sicher sein wollen, dass das alles komplett egal ist, was wir hier machen, und es soll auch keine Grauzone sein, immerhin, also es soll einfach, wir sollen die Bestätigung haben, dass es okay ist, was wir hier machen. Deswegen haben wir die News-Seiten angeschrieben, und dort willst du ein bisschen was dazu sagen, weil das hast ja du größtenteils gemacht. Ja, wir haben uns die größten, zu leicht zu findendsten Newsseiten, die auch News bringen, die uns interessieren, oder besagt auch in diese Show passen, haben wir rausgesucht, haben dann eine allgemeine E-Mail verfasst, die eigentlich an jede Newsseite gleich war. Dann haben wir das Ganze nochmal, oder besagt ich, ins Englische übersetzt, für ein paar englische Seiten. Und dann haben wir die rausgeschickt, haben ziemlich schnell von ein paar auch eine Zusage bekommen, und von manchen ist bis jetzt noch nichts gekommen. Bei einer Newsseite, ich sage jetzt nicht Namen, sind wir weitergeleitet worden und haben sage und schreibe bis jetzt noch nichts gehört. Aber von wem wir eine Zusage bekommen haben, ist Linux Magazin, Pro Linux und Pharonix. Das war's bis jetzt. Hätte ich gewollt, hätte ich jetzt noch die Zusage von Holase bekommen können. Hätte ich den über E-Mail angeschrieben. Aber da ich ihn in Steam hatte, habe ich eigentlich gewartet, bis der online kommt. Aber anscheinend hatte der diese Woche ziemlich viel zu tun. Aber falls noch irgendwie eine Gaming-News immer kommt, dann werde ich ihn da anschreiben. Gut. Und deswegen haben wir heute ein bisschen andere Seiten von News, und ich glaube, wir werden hoffentlich noch von den anderen entweder eine Zusage bekommen, das wäre natürlich super, oder zumindest eine Absage. Ich möchte das eigentlich wissen, wenn sie etwas dagegen haben, damit wir zumindest wissen, ob es dass sie es gelesen haben. Das wäre eigentlich schön zu wissen. Also ich habe einmal in einer E-Mail gesehen, dass einer uns aus dem Spam-Filter rausgefischt hat. Also da stand so ein Kürzel irgendwie darunter, irgendwie Hashtag Spam, bla bla bla und so eine Nummer. Die werden alles im Spam-Ordner weiterleiten. Ja, der hat den bloß da rausgefischt, also. Ja. Ich weiß nicht, was wir falsch gemacht haben. Okay. Ich glaube, können wir anfangen, oder? Ja, wir können anfangen. Dann fangen wir an mit der ersten News, nämlich was zu CoreOS. CoreOS hat jetzt die erste stabile Version herausgebracht. Wir haben natürlich auch schon die letzte Mal in der Show, aber wir hatten sie auf alle Fälle schon mal in der Show, wo es darum ging, dass die jetzt einen kommerziellen Support, also einen kommerziellen Update-Service anbieten. Darauf will ich jetzt aber nicht weiter eingehen. Ich möchte dir ein bisschen was zu der neuen Version sagen. Und zwar nicht viel, aber zumindest etwas. Sie hat jetzt den Kernel, also die CoreOS hat jetzt den Kernel 3.15.2, der ist ziemlich aktuell. Ich glaube, wir sind jetzt, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Docker ist in der Version 1.0.1, also CoreOS hat ja nicht wie Ubuntu oder Debian ein normales, in Anführungszeichen, Paketverwaltungssystem, also wo dann die Repositories nachgezogen werden und die Programme daraus installiert werden, sondern die haben Docker standardmäßig drin, also die Software, wo man Programme in Containern verpacken kann, beziehungsweise Programme in Containern installieren kann. Und also natürlich, gerade im Serverbereich macht das sehr viel Sinn. Es macht aber auch Sinn, zum Beispiel auf seinen eigenen PC, gerade wenn man verschiedene Versionen antesten will, wenn da was gut funktionieren soll, wenn man das über mehrere Systeme machen will. Und CoreOS ist ja auch dafür bekannt, dass es ein gut für Virtualisierung, glaube ich, und für Cluster-Systeme ist. Also es ist sehr viel, es geht sehr stark in den Serverbereich. Weil ich glaube nicht, dass sich jemand ein Cluster-System für einen Desktop zusammenbaut. Aber das wäre auch mal cool. Und natürlich ist es auch bei den meisten größten Cloud-Providern, also die, wo solche Images zum Installieren anbieten. Also wer zum Beispiel sich einen V-Server mietet oder einen Root-Server, der kennt das bestimmt, dass er aus dem Web-Interface sich so ein Image auswählen kann und dann kann er sich das drauf installieren. Wir haben zufälligerweise vorher mal geschaut bei NetCup, obwohl ich mir jetzt nicht sicher bin, ob das vielleicht einfach nur daran lag, dass wir den billigsten Server mal geschaut haben für 5 Euro. da war das Image leider noch nicht dabei. Ich gehe mal aus, dass es entweder folgen wird oder dass es entweder da nicht dabei ist. Irgend sowas wird sein. Also NetCup ist eigentlich schon sehr bekannt in Deutschland. Ich kannte es nicht. Nicht? Ernsthaft nicht? Nee, kannte ich nicht. Also ich weiß... Aber ich war auch nicht wirklich im Serverbereich geläufig. Ja, also ich habe das bis jetzt immer selber gemacht mit Home-Servern. Also ich habe mal einen gemietet gehabt bei NetCup und der war... Es war ein guter Service, das Ding war ein bisschen blöd, damit mit Faxen, weil bei uns das Faxgerät nicht funktioniert hat, aber ich glaube, da wollen wir jetzt nicht genauer drauf eingehen, weil das irgendwie nicht so interessant ist, aber CoreOS, ich wollte es mir auch mal auf mein Netbook installieren, war ich aber nicht fähig dazu. Komischerweise bootet das bei mir nicht und auch andere Systeme booten nicht, entweder liegt das an der aktuellen Kernel-Version oder irgend sowas, auf alle Fälle hat es bei mir nicht funktioniert. Dann geht's weiter zu Tore mit KDE 4.14. Ja, genau. Man weiß ja eigentlich so, dass das Grundgerüst KDE 5 ist. Und warum fragt man sich jetzt, wird KDE 4 weiterentwickelt? Das liegt daran, dass halt die Programme und die Anwendungen auf der Basis weiterentwickelt werden. So gesagt, auf den alten Standard aufgebaut sind und auf den neuen Standard gehoben werden. Was in der neuen Version sage und schreibe passiert ist, ist eigentlich Bugfixes. Und das Ganze soll dann halt am 20. August erscheinen. Und das war es eigentlich auch großartig an KDE 4.14. Muss ich mir das so vorstellen, dass das dafür gedacht ist, für irgendwelche Firmen oder sowas oder auch Privatnutzer, die einfach ein stabiles KDE wollen und das da einfach noch drauf haben und eben nicht... KDE 5 hat ja erst die erste stabile Version rausgehauen und die ist noch nicht mal, glaube ich, bei Arch Linux geläufig, soweit ich weiß. Also da ist noch viel Arbeit zu tun, auch wenn die meinen, sie haben jetzt das Größte geschafft, halt die Basis und Plasma und so, das ist halt alles geschaffen. Jedoch sind sie noch mitten in der Entwicklung, würde ich sagen, bis wirklich alles KDE 5 ist. Also die Anwendung, wie gesagt, wollen die auf der stabilen Basis auf die neue Basis heben. KDE 4 wird auch bei vielen Distributionen bleiben, erstmal die auf Stabilität setzen, wie du halt angesprochen hast, zum Beispiel Debian. Die werden, glaube ich, nicht so schnell umsteigen. Macht auch Sinn, ja. Und ja, ich finde, genau, also für, okay. Genau, für stabiles. Für ein stabiles KDE eben, genau. Also jetzt noch nicht für den, für den Testing-Bereich oder den sehr experimentellen Bereich. Ja gut, dann geht es weiter zu LibreOffice 4.3. Da gibt es einige Neuerungen, gerade so im kleineren Bereich. Also ich würde jetzt nicht sagen, also ich glaube, dass sehr wohl viele Features interessant sind. Und ich glaube, dass es auch irgendwann mal für uns eine Alternative sein wird, weil wir machen das aktuell noch über Google Drive. Wir sollen uns schämen dafür. Und jetzt langsam kommt es in die Richtung, ich weiß jetzt nicht, ich glaube nicht, dass es einen Multi-User-Support gibt, aber... Ich möchte euch einfach mal die neuen Features da ein bisschen näher bringen. Es gibt jetzt eine bessere OOXML-Interoperabilität. Was heißt das Wort? Das heißt, es ist damit besser arbeiten kann, ganz einfach. Also damit man das mal einfach hält, weil es unterstützt das einfach besser. Wer das Wort mal nachschlagen will, der kann es mal tun. Ist ein schönes Wort. Es unterstützt alte Mac-Formate wie Claris Resolve, MacWorks, ClarisWorks und SuperPaint. Keine Ahnung, habe ich von allen noch nie was gehört. Ich schätze mal, dass es bestimmt Nachfrage dafür gibt. Es kennt neue Excel-Formen, wa was ich ziemlich gut finde, weil dafür macht es natürlich Sinn. Also natürlich reden wir jeweils die einzelnen LibreOffice-Unterprogramme, kann man das so sagen? Also LibreOffice Calc oder so weiter. Obwohl ich glaube, man kann in Writer auch eine Tabelle einbinden. Egal. Es unterstützt MS Works Tab also unterstützt MS Works Tabellen und Datenbanken. Kommentare kann man jetzt hinzufügen bei ODF, Doc, OOXML und RTF. Sie lassen sich am Rand ausdrücken, also die kann man es am Rand, glaube ich, hinschreiben und sie können besser formatiert und später auch besser verschachtelt werden beim Importieren und Exportieren. Es gibt verbessertes Arbeiten mit Tabellenblättern und LibreOffice Impress unterstützt 3D-Modelle. Dafür wird ein neues offenes Format verwendet. Habe ich noch nie was davon gehört. Das GLTF-Format. Genau. Dann wieder zu Tore. Genau. Und zwar gibt es für alle SUSE Studio Fans eine, naja, erfreuliche Nachricht. Was ist erstmal SUSE Studio? Mit SUSE Studio könnt ihr euer eigenes OpenSUSE oder SUSE Linux erstellen und das komplett über eine Webplattform. Ihr könnt Hintergrund, ihr könnt Bildschirmschoner, ihr könnt eigentlich alles einstellen. Ihr könnt die Repositories bestimmen, welche dabei sein sollen, gleich Pacman dabei, alles das. Also ihr könnt euch ganz einfach eigentlich ein SUSE da zusammenstellen. Was ich ziemlich interessant finde, ist, dass auch die professionelle, also die Enterprise-Version SLX, nee, SLS oder so, also SUSE Linux Enterprise auch da vorhanden ist und man auch auf deren Basis sich ein SUSE zusammenklöppeln kann. Finde ich echt. Also wer sich ein leichtes Linux, also leicht ein eigenes Linux zusammenbasteln möchte, mit seinen eigenen Charme, vielleicht mal bei SUSE Studio vorbeischauen. Und die News dahinter ist, dass SUSE über 500 und 12.000 User gemeldet hat, die nach Presseangaben insgesamt 2,4 Millionen Programme erstellt haben. Natürlich ist da auch ganz viel Schrott dabei, aber das ist schon mal eine Zahl. Weiß man auch, ab wann etwas als Programm zählt? Also, wenn ich mir jetzt ein YouTube-DL-Skript zusammenbaue, ganz einfach, vielleicht mit drei Zeilen oder sowas, zählt das dann als Programm? Ich schätze mal schon, oder? Was ist, wenn man nicht solche Zahlen zusammenbekommt? Ich glaube auch, ja. Ich weiß, also aus dem Artikel geht auch nicht ganz hervor, ob das jetzt Programme oder zusammengestellte SUSE sind. Ich glaube eher Programme, So. weil Ah, ja, da gut. bin ich ein bisschen überfragt. Im Artikel steht Programme, deswegen sage ich das jetzt auch mal so. Okay. Also schon unter den erstellten SUSEs gibt es ziemlich viel Schrott. Und da wird es wahrscheinlich bei den 2,4 Millionen Programmen, die da eingereicht worden sind oder erstellt worden sind, wird da auch wahrscheinlich so der ein oder andere Schrott dabei sein. Letztendlich gibt es aber natürlich ganz viele tolle Sachen, die da erstellt worden sind. Und den Grund für den Erfolg sieht das Solution und Produkt Marketing Manager von SUSE in der einfachen Bedienung. Das ist echt, also für ein paar Klicks habt ihr euch da euer eigenes SUSE zusammengestellt. Das ist unglaublich. Und mit Studio lassen sich Images für VMware, VirtualBox, OpenStack, Amazon, EZ2 und viele weitere, also jetzt über die normalen Images hinaus, kann man auch diese Plattform befüllen und das ist echt erstaunlich, finde ich, Also ich habe das dass es mal so einfach ausprobiert und geht. das ist wirklich richtig einfach. Also Ich glaube zum Beispiel, also für Ubuntu gibt es sowas Ähnliches, aber ich weiß nicht mehr, ob das noch existiert. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Da Ich kann man glaube, dann das ist nicht auch, mehr. Ich ich glaube, glaube, das das. wurde mal eingestampft oder irgend Ja. sowas. Oder ist nicht mehr weiterentwickelt worden. Auf den neuen Versionen hat es zwar noch einigermaßen funktioniert, aber das war auch ziemlich cool. Also da hast du dann mehr oder weniger dein Ubuntu so zusammengebaut, wie du es gerne hättest, auf dein System und dann hast du es übertragen. Aber mit SUSE Studio geht das natürlich richtig toll. Also, werde. Ich glaube, Sempervideo hat auch ein Video dazu gemacht, wie man Genau. das immer noch heute machen kann. Also das. Die haben sogar ihr eigenes Sampler-Video, OS, glaube ich, heißt oder irgendwie sowas, haben sie Ja, mal ja. zusammengeklöppelt. Ja, genau. Ja, okay. Das ist natürlich auch bei anderen Distributionen möglich. Da installiert man sich alles, was man braucht. Und dann packt man das auf ein Image. Aber eine Webplattform und so einfach bietet das wohl keiner. Also Was da ich haben mich sie. auch. Was ich mich Ja. auch frage, ist, also wenn du das so machst, wenn jetzt ich zum Beispiel auf dem System bin, also angenommen, ich mache mir jetzt mit Arch Linux 1, ich weiß nicht, ob das, es geht bestimmt irgendwie, kannst du alles irgendwie wieder draufkloppen, und ich installiere mir jetzt die Treiber für meine RTI-Grafikkarte, hat dann der unter Nvidia das wahrscheinlich das Ganze nicht. Also, er hat die RTI-Treiber, die wo er nicht braucht. Und deswegen, also ich glaube, dass da manchmal ein paar Probleme auftreten können. Oder dass einfach was dabei ist, was eigentlich nicht dazugehört, der gerade mit den Treibern. Aber wie gesagt, ich weiß das nicht allzu gut. Habe ich eigentlich auch Also nie die probiert. Problematik kann natürlich entstehen, aber Ja. gut. Oder auch die ganzen Logs bleiben, muss man halt alles wieder rauslöschen. Aber das geht bestimmt. Ja, Okay. das glaube ich auch. War's das? Ja, das war's. Kommen wir Okay, zu dann. Thunderbird. Thunderbird. Wie wir alle wissen, hat ja Mozilla Thunderbird in Anführungszeichen eingestampft. Also ich weiß nicht, ob man es als eingestampft bezeichnen kann. Sie bringen halt nur noch Sicherheitsupdates, es werden keine Features mehr dafür gemacht. Ganz einfach, weil sie die ganze Energie, beziehungsweise auch die Spenden oder einfach die ganzen Entwickler, sowohl also an Firefox, an Firefox OS und so weiter, dran bringen wollen. Also sie wollen Thunderbird eigentlich nicht mehr weiterentwickeln. Sie sind auch der Meinung, dass die User Thunderbird, dass einfach Thunderbird genügend Funktionen hat, die wo sie brauchen und auch nicht mehr brauchen. Also er bietet alles, was ein E-Mail-Client so bieten soll. Das sieht Erkan James ein bisschen anders. Das ist der, also es ist ein aktiver Thunderbird-Entwickler. Also es gibt noch ein paar Entwickler dran und der äußert seine Meinung, er spricht aber nicht für Mozilla. Das sollte er vielleicht hier noch besonders hervorheben. Also das ist seine eigene Meinung. Aber dennoch finde ich die Meinung ziemlich interessant. Er ist ja wohl der Meinung, dass Thunderbird noch weiterentwickelt werden soll. Und es soll nicht mehr nur zu einem E-Mail-Client werden, sondern wirklich zu einem System. Ich möchte hier mal Pro Linux zitieren oder ja, wie das da geschrieben worden ist. Verwaltung von privaten Informationen. Also es soll nicht nur E-Mails eben managen können. Er will da so Features dazu bringen oder er wäre dafür, dass man solche reinbringt wie E-Mails natürlich, klar, ist eh schon drin, aber dann noch Kalender, Kontakte und Instant-Messaging. Und dazu soll die Kalender-Komponente Lightning eingebunden werden, also für Kalender. Und er ist der Meinung, dass dafür drei Vollzeitentwickler reichen würden. Das Ganze soll durch eine Spendenaktion finanziert werden, die auch gut beworben werden sollte. Also es sollte überall, wie er hat auch geschrieben, wie so bei Wikimedia. Man kennt es, glaube ich, wer öfters mal auf Wikipedia ist, da kommt ab und zu immer so ein Button rein, wo ein persönlicher Aufruf oder sowas ist, dass man für Wikipedia spenden soll. Und genauso soll das auch gemacht werden. Also nicht nur so ein bisschen hier spenden, sondern wirklich mit großen Bannern einfach gut dafür geworben werden. Und er strebt auch an, dass am 15. bis zum 19. Oktober in eine Thunderbird-Konferenz in Toronto, Kanada, gemacht wird. Und er möchte auch, oder sollen da viele Aktivisten, also sollen Thunderbird-Entwickler da ankommen. Also die aktivsten. So. Genau, das wollte ich sagen. Dann geht es weiter zu OpenSUSE, das wo jetzt sich ein bisschen was in der im Release-Zyklus getan hat oder tun wird. Ja, genau. Heute ist die, also diese Woche ist ja die Woche der KDE und OpenSUSE. Also Oh ja. krass. Die Hälfte der News ist OpenSUSE und KDE. Ja. Auf jeden Fall. Der Entwicklungszweig Factory, kennt vielleicht nicht jeder, soll als eigenständige Distribution mit Rolling Release Prinzip werden, also so wie Arch Linux. Der Factory-Zweig ist so gesagt auch schon Rolling Release. Der ist jedoch nur für Entwickler, weil da hauen, wie es jetzt gerade ist. Bis jetzt werden da viele Pakete hochgeladen, jedoch wird ein geringer Teil von Maintainern überhaupt getestet. Also ein geringer Kreis von Maintainern testet das Ganze nur. Und es ist halt so ein bisschen unbalanciert und ja, nicht wirklich für den normalen Allzeit, also für den normalen Bedarf ist es nicht wirklich geschaffen, die wirklich zu benutzen. Dieser Zweig fügt auch dazu, dass die Stabilisierung vor der Veröffentlichung einer neuen OpenSUSE-Version relativ lange dauert, da halt nur ein geringer Kreis wirklich das testet, was da eingesendet wird. Und die wollen das jetzt halt in eine eigenständige Distribution machen mit Rolling Release-Prinzip. Und da soll sich Folgendes ändern. Niemand kann mehr Pakete direkt ins Factory hochladen, sondern nur in eine Vorstufe hochladen. Das heißt, man kann trotzdem was einsenden, jedoch werden dann die Einreichung getestet, kompiliert, parkiert und in Gruppen gesammelt. Und dann werden sie so gesagt eines, ich sag jetzt mal, Testparcours wird es hier genannt, ich sag mal Penetrationstest, kann man auch nennen, ausgesetzt. Der wird OpenQA genannt. Und da wird halt getestet, ob das Probleme gibt oder wie belastbar die Software ist. Das wird zweimal durchgeführt. Einmal mit einer DVD und veränderten Komponenten. Und der erste Test ist halt der normale Test mit dem Paket. Davon verspricht man sich halt eine Qualitätssicherung und ein besser ausbalanciertes System zwischen Testern, Paketbetreuern und Endentwicklern. Und somit möchte man halt den Schritt in ein funktionierendes Rolling Release einläuten und Also ich finde das ziemlich interessant. Also ich will, also es wäre mal wieder so etwas, wo ich mal wieder OpenSUSE gern ausprobieren würde, wenn das dann kommt oder da ist. Also es ist natürlich kein Arch, weil natürlich das AUR und so weiter fehlt. Aber ich glaube, das wäre schon ein interessantes System. Also ich kann mir das gut vorstellen, das mal auszuprobieren. Ja, es gibt ja, manche wissen's, das Tumbleweed, Repository, ich glaube, sagt man das überall so? Also Ich hätte schon gedacht. Also ich Repository? glaube, da. Ja, Repository. Ja, okay, Oder ja, passt. ich glaube, es ist ein Repository, weil das muss man ja manuell irgendwo einschreiben. Ja, genau, ja. Ich dachte immer eine Zeit lang mal, ist das nicht so ein Ubuntu-Ding, Debian-Ding, aber gut. Nee. Ich habe sogar Ja. zum, ich hab sogar von meinem Android-Handy bei einem F-Droid-Store und den Standard, na wie hieß, heißt denn Play Store, da habe ich geordnet und das habe ich Repositories genannt. Also ich hoffe mal nicht, dass das nur ein Ding, Debian-Ding ist. Also das ist halt eine Ausdruckssache, aber ich glaube auch, ich glaube unter Ubuntu benutzt man noch ein anderes Wort, was speziell dafür ist. Pop, PPA, Papa A, ja genau, genau. PPA. Papa A war das, ja, Entschuldigung. Auf jeden Fall, das Tumbleweed Repository ist ja so gesagt, dass man sein OpenSUSE in ein Rolling Release verwandeln kann. Wenn man weiß, wie man es richtig einbindet, dann funktioniert das wahrscheinlich auch sehr gut. Und was ich lustig finde, ist, dass Greg Raw Hartmann, der Maintainer von Tumbleweed, hofft, dass Tumbleweed von Factory abgelöst wird und in Factory aufgeht. Also selbst der Maintainer von Tumbleweed, ja, der hat ja so gesagt das Projekt geschaffen, hofft, dass sein Projekt von denen abgelöst wird. Also sehen die da anscheinend ziemlich große Hoffnung in Factory. Ein paar Tumbleweed Pakete sollen auch in Factory eingespeist werden. Ich glaube, das waren so 10%. Und ja, mal schauen, was sich da tut. Ich glaube, das werden Das wäre interessante interessant. nächste Wochen. Ja. Ja, das wäre auch mal interessant zu reviewen. Also vielleicht, wenn das mal passt. Gerade von den von der Aktualität her. Also wenn das ein bisschen eingeschliffen hat, das Ganze. Und das dann. Ja. Oh, also ich habe, also weil du mir ja vorher mal angesprochen hast, dass wir haben ein bisschen drüber diskutiert. Ich wollte mir mal OpenSUSE mit Tumbleweed installieren. Ich bin aber dann eigentlich eher, ich wollte es dann eher nicht so machen, weil es nicht der Standard ist. Und ich glaube, wenn das standardmäßig dabei ist, dann ist das irgendwie, dann hat man ein bisschen mehr Vertrauen. Ich glaube, dass es auch ein bisschen besser dann geprüft ist und dass es auch ein bisschen besser funktioniert. Also ich möchte das, ich möchte nicht im Nachhinein irgendwie ein Repository draus bauen, weil das vielleicht dann ja nicht. Es sollte, wenn ich sowas haben will, dann wirklich, also wenn es ein Rolling Release ist, dann sollte das nicht irgendwie im Nachhinein meiner Meinung nach irgendwie dran gebaut werden, weil dann würde ich dann irgendwie nicht trauen. Aber das kann natürlich auch nur eine Meinung Das sein. ist eigentlich schon ziemlich vertrauenswürdig, das Tumbleweed. Also, es sei denn, du hast halt proprietäre Treiber, dann solltest du das Tumbleweed meinen und eigentlich auch Rolling Release. Ja, okay. Im Generellfall. Aber sonst sollte es da keine Probleme geben und Tumbleweed setzt auch eigentlich eher auf Qualität. Das ist so gesagt. Neben Solid K, also Solid K finde ich ist. Wohl das Rolling Release, was am meisten auf Qualität setzt oder besser gesagt auf getestete Pakete, was ich so testen durfte. Ja. Und Tumbleweed ist, glaube ich, noch so ein bisschen davor. Also das bringt ein bisschen neuere Sachen. Also das ist eigentlich schon ziemlich gut abgesichert. Ja, also muss ich mir mal anschauen. Ich glaube, dass es interessant ist. Ja, okay. Vor allem, weil wir Okay. es mit Problemen mit Arch Linux haben, kommt das ja Ja. gerade echt uns gerufen. Aber das AUR kann es leider nicht ersetzen. Und das ist natürlich Nee. schon schade. Ja, Nee, das. aber die haben was anderes. Die haben eine Webplattform, da kannst du ja. Das ist so ähnlich wie AOR. Also da werden auch Pakete hochgeladen. Ich glaube, das ist auch ein Teil von Factory. Da kannst du Pakete hochladen, oder besser gesagt, da werden Pakete hochgeladen, die nicht in den normalen Repository drin sind. Die kannst du dann installieren. Ja, das Problem, was ich aber noch bei OpenSUSE habe, ist, dass wenn ich OpenSUSE installiere, dann habe ich immer so das Verlangen danach, dass dann KDE drauf muss. Also man weiß ja, dass KDE und OpenSUSE eigentlich Ja. zusammengehört. Und Das liegt aber ich auch finde. daran, dass da halt OpenSUSE, die an OpenSUSE arbeiten, auch an KDE arbeiten oder KDE-Mitarbeiter auch an OpenSUSE mitarbeiten. Daran liegt das. Genau, und eigentlich möchte ich doch lieber den GNOME Shell Desktop. Oder vielleicht dann ein XFCE finde ich jetzt nicht so toll. Das wäre eher was auf dem Laptop. Aber egal. Also, wenn Das dann könnte doch echt vielleicht. interessant werden. Das kann interessant werden. Mal schauen. Okay, dann geht's weiter zu XBMC. XBMC nennt sich um. Und zwar wird es dann im Nachhinein Kodi heißen. Spricht man das so aus? Ich schätze schon, oder? Kodi? Ich hör's auch Cody aussprechen, ja. Interessant ist, dass sich XBMC schon ziemlich oft umbenannt hat. Also es hieß schon mal YAMP, glaube ich, Yet Another Media Player oder XBMP, also Xbox Media Player. Und es hieß auch schon Xbox, ja, es hatte also schon ein paar, es hieß ja auch mal nur Xbox Media Player. Und es hat auch noch ein paar andere Namen gehabt. Also das hat schon einen Haufen Umbenennungen durch. Und jetzt will man es nochmal umbenennen. Das hat mehrere Gründe. Man will es umbenennen, weil es eben nichts mehr wirklich was mit X, also mit X, also es war, hieß ja eigentlich, es war mal grundsätzlich dafür gedacht, das Ganze auf eine Xbox zu installieren. Mittlerweile gibt es das originale XBMC, also das Standardding, was man sich ja auch drauf installiert, das gibt es nicht mehr für die Xbox. Das ist mittlerweile so, dass das haben sich zwar ein paar Hacker dran gesetzt und installieren das auf deren Xbox, ist aber jetzt nicht mal das der Hauptmerkmal oder offiziell wird es im Prinzip eigentlich gar nicht mehr unterstützt. Das ist ein Problem. Dann ist noch ein Problem, dass sie meinen, dass ihr XBMC oder Kodi, ich weiß nicht, wie ich es jetzt nennen soll, dass es nicht mehr wie ein Media Center ist. Also es ist nicht mehr nur ein Media Center, sondern man kann auch Spiele drauf spielen und ein paar solche Dinge. Also sie wollen einfach das nicht mehr Media Center nennen. Und was auch noch ist, es ist nicht so toll, den Namen Xbox oder auch XBMC hört sich ja ähnlich wie Xbox, würde ich sagen, an. Also natürlich mit viel Fantasie, steht aber jetzt auch so in dem Artikel drin. Und da will man eigentlich auch wegkommen, nicht, dass man da irgendwann Probleme mit Microsoft bekommt, weil die das, also, dass man das so nennt, weil man könnte es ja mit Xbox eventuell ja, vertauschen oder eben, weil es ja auch im Namen drinsteckt, irgendwie miteinander vergleichen und so weiter. Und das finden sie nicht so toll. Sie wollen dann auch noch ein neues Logo machen. Das ist aber, also sie haben jetzt ein provisorisches, was ich okay finde, ist jetzt aber noch nicht so toll, aber es soll noch eine extra Firma damit beauftragt werden, die wo das dann ordentlich anstellt. Sie haben auch dann die ganzen Namen und so weiter, die wollen sie, also die Markenrichtlinien, die wollen sie ziemlich von Mozilla so übernehmen, also damit das so ähnlich wie bei Mozilla ist. Genau, und natürlich Projektseiten und sowas müssen sich dann irgendwann mal umbenennen und das muss dann auch noch alles passieren. Genau. Das war's dann. Dann, wie findest du das, dass sie es umbenennen? Also, die müssen ja natürlich den Namen ändern, weil sie halt das mit Xbox im Namen drinstehen haben. Also angeblich, also ich glaube, sie haben noch keine Probleme bekommen, aber sie haben Angst, dass sie Probleme bekommen würden. Ja, Also es. das kann natürlich immer passieren, ne? Das kann ziemlich schnell gehen. Deswegen, also der Schritt ist gut, aber noch eine Umänderung nach Cody bitte nicht. Ja, aber ich finde den Namen irgendwie komisch, Cody. Ich finde das, Ja. also ich finde XBMC hat sich da meiner Meinung nach schöner angehört. Aber gut, das ist natürlich immer Geschmackssache. Dann geht's weiter zu Kügler. Oder? Also es Ja, ist der der. Kügler, der hat sich über den Weg zu Wayland für Plasma geäußert. Erstmal, wer ist Kügler? Hat mich ja noch nie gehört. Der arbeitet an der QT-Entwicklung. Der arbeitet jetzt nicht genau bei der Foundation, die mit QT genau was zu tun hat, sondern an einer anderen Firma, die dabei hilft. Aber er scheint an, also er hat, nee, er ist daran beteiligt, wie es halt weitergehen soll. So. Und er hat sich halt dazu auf seinem Blog geäußert, wie das ja so jeder macht, gerne, anscheinend. Die grundlegende Arbeit, meint er, ist an KDE5 soweit erledigt und nun kann halt der Fokus auf Wayland gesetzt werden. Die Portierung auf Wayland. Ja, und Kügler nennt auf seinem Blog halt, warum das so wichtig ist, dass man halt von X11 wegkommt. Und zwar fehlt halt X11 es an modernen Schnittstellen und Protokollen und führt dafür aber ganz viel Ballast an alten Schnittstellen, die überhaupt nicht mehr benutzt werden und Protokollen, die überhaupt keiner mehr benutzt. Mit sich halt und die grafische Darstellung von X11 ist auch nicht immer korrekt nach seinen Angaben. Da scheint es anscheinend auch mal so Probleme zu geben. Halt vor allem im Bereich Timing. Und ja. Ich weiß ein Problem, was bis was also die ich habe es mal gesehen bei der Linux Action Show oder was, ich weiß nicht, egal. Die haben mal halt beschrieben, dass das Problem zum Beispiel, was man ab und zu kennt, ich glaube, ich habe es aber zurzeit nicht mehr, ich bin mir nicht sicher. Wenn man zum Beispiel ein Fenster offen hat, wo Flash oder so läuft oder also ein Video auf YouTube, dass wenn man runterscrollt, dann kann das manchmal passieren, dass es so hängen bleibt. Was ich meine? Also, Na dass das ja. irgendwie so stehen bleibt und dass das einfach weiter scrollt, aber das Fenster nochmal extra weg ist. Und das liegt einfach daran, weil das irgendwie drauf geklatscht wird oder drüber gebaut wird und das einfach nur nachgezogen wird und nicht im Fenster mehr oder weniger integriert ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das zum Beispiel, das Problem hätte man mit Wayland nicht mehr. Und da gibt es einfach viele solche hässlichen Dinge. Und das soll dann bei mit Wayland endlich mal weg sein. Genau. Ja, gut, das scheint aber auch an manchen Stellen im Plasma selber vorhanden zu sein. Diese Probleme. Das Schlimmste ist halt auch für ihn, dass halt die einzelnen Programme nicht voneinander isoliert sind und so halt ein ziemlich hohes Sicherheitsrisiko besteht. Er meint aber auch, dass X11-Systeme noch viele Jahre bestehen bleiben werden, weil halt Industrie, nennt er zum Beispiel als Beispiel, die werden noch die nächsten 10 bis 20 Jahre mit so welchen Systemen arbeiten müssen. Ja, da ist einfach wichtig, dass es läuft. Und wie alt ist Genau. X11? Ich glaube, gute 10 Jahre. Hä? So, das könnte das hingehen. Ist auf alle Fälle schon uralt. Und Es macht Sinn, dass wir mit Wayland endlich mal reinkommen, aber es muss halt alles wieder neu geschrieben werden oder viele Teile. Ich glaube zum Beispiel, dass Treiber grundsätzlich nicht mehr damit funktionieren und so weiter. Also es ist ein Haufen Arbeit, dass man da umsteigt und natürlich, bis wenn das mal ordentlich stabil läuft oder sagen wir es mal so, dass so stabil läuft, dass ich nutzen kann, das glaube ich, sehen wir in, oder dass wir das nutzen können, das glaube ich, kommt so in ein, zwei Jahre, drei, aber dass natürlich das richtig stabil läuft und so, wie es die Firmen brauchen, also gerade so in Embedded-Systemen oder sowas oder als irgendein Flugzeug-Web-Interface oder irgend sowas halt, das muss einfach perfekt laufen und da ist klar, dass es noch ziemlich Blue lang dauert. Screen auf Dev auf einmal. Das gibt's ja, unter Linux, glaube ich, ist das ein, wie heißt das, Kernel Panic, oder? Ja. Das gibt's doch auch irgendwie. Also, dass dann alles wegfährt und dann hast du dann so einen großen Fehler. Ja. Ist schöner bis zum Blue Screen. Schaut ein bisschen nerdiger aus, aber gut. Kommen wir Nein, zu. ich bin noch nicht Achso, bist du nicht fertig. fertig? Oh, bist du nicht fertig? Okay. Ja, genau. Wie gesagt, das wird halt. Er sagt auch, dass halt KDE zu X11 noch die kommenden Jahre halt kompatibel bleiben soll, damit halt solche Bereiche auch noch abgedeckt werden. Die Unterschiede zwischen X11 und Wayland wurden mit KDE 5 verkleinert, sodass manche KDE-Anwendungen unter Wayland schon benutzt werden können. Also theoretisch. Jedoch ist der Plasma Desktop noch nicht mit Wayland betreibbar, da der zu tief ins System noch integriert ist und Bildschirmschoner und diese Sachen noch nicht alle mit Wayland funktionieren. Und das ist jetzt halt das, was gemacht werden muss. Genau. Und dann kommen wir zur letzten News. Zu einer ganz kurzen News, die wo eigentlich ans Ende ziemlich schlecht passt. Es geht drum, also ja, ich glaube, ich weiß nicht, wie lange das schon her ist, aber es wurde mal angekündigt, dass ja Ubuntu jetzt also das Ubuntu selber die Releases nicht mehr so macht mit Alpha und Beta und ich glaube, dass sie nur noch irgendwelche Beta 1 und Beta 2 freigeben oder so. Ich bin mir nicht sicher, ich möchte nichts behaupten. Aber auf alle Fälle, dass Für sie. Ja, was? Ubuntu selbst machen sie jetzt ja nur noch Beta 1 und Beta 2, oder? ich glaube Final Beta. Ah, Ich genau, glaube. das kann sein. Ja, auf alle Fälle machen sie keine Alpha 2 mehr. Und weil sie da die anderen, also die Derivate mit anderen Desktops und so weiter, da nicht ganz glücklich damit sind, haben die jetzt die Alpha 2 released. Also das waren Kubuntu, Lubuntu, Ubuntu GNOME, Ubuntu Kylin, Ubuntu Mate und Ubuntu Cloud. Und die haben einfach, ich schätze mal, die haben die von der Daily Code das genommen oder so weiter, wie auch immer. Wie aber von Ubuntu das Ganze jetzt will, so wie es aktuell ist, der muss zu den Daily Images zurückgreifen, weil die einzigen sind, die wo das nicht anbieten. Genau. Also wenn ihr im Anführungszeichen könnte man jetzt sagen, dass Ubuntu Alpha 2 released ist, aber natürlich ganz genau stimmt es eigentlich nicht. Aber im Prinzip wäre das jetzt dasselbe wie zuvor, nur dass die einfach nicht mehr das draufschreiben. Du hast halt jetzt ein Daily Image. Okay, das war's. Hast du noch irgendwas zu Genau. sagen, Tore? Gibt es noch irgendwelche interessanten Kommentare, die wo man noch raushauen können oder? Nee, doch vielleicht ein Erfahrungsbericht von Philipp mit KDE. Der weiß nämlich, dass unter Arch noch KDE 4 Standard ist. Das war mir auch schon eigentlich ziemlich bewusst. Er hat aber versucht, KDE 5 mal auf Arch zum Laufen zu bekommen. Habe ich auch mal, also das offizielle KDE, nicht Neon-Projekt oder so, habe ich auch mal versucht zum Laufen zu bekommen. Das hat nicht funktioniert. Das hat mir eigentlich alles nur kaputt gemacht. Ja. Sonst war's das eigentlich. Das war's. Okay, dann hoffen wir natürlich, dass euch die Show einigermaßen gefallen hat. Das Video wird am Ende des Tages auf YouTube irgendwann mal released werden oder ihr könnt natürlich auch unsere RSS-Feeds abonnieren. Dann habt ihr immer sofort oder sofort in Anführungszeichen, was natürlich ein bisschen dauert, bis das wieder bearbeitet ist, aber dann habt ihr das Ganze per RSS-Feed. Okay, ciao.